In einem Land, das dich zu einem Sklaven macht, bist du verloren. Deinen Stolz wollen sie dir nehmen, doch du bist hier geboren. Die Politik ist gegen dich, du hast keine Wahl. Du wirst beschattet Tag und Nacht, der Staat macht dir dein Leben zur Qual. Und darum singen wir für unsere Rechte gegen diesen Staat und seine Knechte. Wir wollen unser deutsches Reich zurück. Deutschland, Deutschland, Vaterland, wir werden zu dir stehen. Deutschland, Deutschland, mein Heimatland, wir wollen dich nicht am Boden sehen. Deutschland, Deutschland, Vaterland, wir werden zu dir stehen. Deutschland, Deutschland, mein Heimatland, wir wollen dich nicht am Boden sehen. Sie nahmen dir die alten Farben, schwarz, weiß, rot, die Farben unserer Ahnen. Heute wird dieses Land gequält und seine Geschichte als schlechtes Beispiel erzählt. Das Land voller Schande, Deutschland genannt, wird beschimpft, beleidigt und verkannt. Doch wir wollen hier weiterleben, wir werden nie aufgeben. Deutschland, Deutschland, Vaterland, wir werden zu dir stehen. Deutschland, Deutschland, mein Heimatland, wir wollen dich nicht am Boden sehen. Deutschland, Deutschland, Vaterland, wir werden zu dir stehen. Deutschland, Deutschland, mein Heimatland, wir wollen dich nicht am Boden sehen. Deutschland, Vaterland, wir werden zu dir stehen. Deutschland, Deutschland, mein Heimatland, wir wollen dich nicht am Boden sehen. Deutschland, Deutschland, Vaterland, wir werden zu dir stehen. Deutschland, Deutschland, mein Heimatland, wir wollen dich nicht am Boden sehen.